Innerhalb der Großen Koalition wird auch während der Sommerpause heftig über Hausdurchsuchungen online und dem Bundestrojaner gerungen. Und es meldet sich weiterer Widerstand gegen die Pläne von Bundesinnenminister Schäuble aus einem Lager, auf dessen Unterstützung er eigentlich setzen müsste. Die Hersteller von Schutzsoftware und Antivirenprogramme machen mobil und kündigen an, dass sie die Pläne für den Bundestrojaner nicht unterstützen wollen. Sind denn Hausdurchsuchungen online damit überhaupt noch machbar, Peter Welchering? Naja, das hängt dann sehr von der gewählten Methode der Online-Hausdurchsuchung ab. Da gab es ja einen ganzen Methodenkatalog, der im Bundesinnenministerium überlegt wurde. Man kann auf jeden Fall sagen, Pläne mithilfe der Service-Provider, der Online-Dienstleister also, einfach Schadsoftware auf die Personalcomputer und Festplatten zu schicken und diese Schadsoftware liest dann die Festplatten aus. Diese Pläne, die im Innenministerium auch diskutiert wurden, die dürften damit vom Tisch sein. Denn das würde die Schutzsoftware der Antivirenhersteller ja zu einem Gutteil erkennen. Die würden sagen, da ist gerade Schadsoftware auf deinen PC gekommen, kümmere dich drum. Schadsoftware auf der anderen Seite sehr gezielt über Betriebssystemlücken oder über fehlerhaft programmierte Anwendungssoftware auf einzelne Rechner zu bringen, das kann klappen, aber der Erfolg dieser Methode, der hängt gleich von mehreren Faktoren ab und einer ist beispielsweise, wie konkret der Rechner mit welchen Methoden, mit welchen Programmen, in welchen Intervallen überwacht wird. Seitens der Antivirenhersteller hört man hier bei diesem Thema viel von einem verhaltensbasierten Ansatz der Schutzsoftware. Wie soll das aussehen? Ja, da gibt's ja diese klassischen Virenscanner, die schauen sich einfach nur Programmmuster an und das sind errechnete Virensignaturen und diese Signaturen vergleichen sie mit den Dateien, die da auf einen Rechner gespielt werden sollen, die runtergeladen werden sollen. Weist in diesem Fall eine Datei Ähnlichkeiten mit einer bekannten Schadsoftware auf, dann wird Alarm geschlagen, die Datei wird blockiert, entweder in Quarantäne gesetzt oder gelöscht. Das reicht aber häufig nicht aus und deshalb hat man diesen verhaltensbasierten oder auch heuristischen Ansatz entwickelt. Und bei einem solchen verhaltensbasierten Ansatz, da beobachtet die Schutzsoftware dann, was einzelne Programme in welchen spezifischen Speicherbereichen genau machen. Wie sie auf Speicherbereiche zugreifen, wie sie lesen, wie sie schreiben, also wie sie sich verhalten, deshalb eben verhaltensbasiert. Und weicht dieses Verhalten der Software, der einzelnen Programme von einem Standardverhalten ab, das den Programmen sozusagen unterstellt wird, dann wird Alarm geschlagen, dann wird der Rechner auf Einträge in der Betriebssystemsteuerung überprüft und es erfolgen dann auch Prüfungen auf Software, die ungewöhnlich vorgeht, auf Dateien, die an einer Stelle sind, an der sie nicht zu suchen haben, ungewöhnlich groß sind. Damit kann dann einer Online-Hausdurchsuchung schon wirkungsvoller begegnet werden. Allerdings muss man auch sehen, ein solches Sicherungsverfahren ist natürlich viel aufwendiger als das reine Virenscannen. Einige Hersteller von Schutzsoftware haben ja die Kooperation in Sachen Bundestrojaner in dieser Woche verweigert. Steht dem Bundesinnenminister damit so etwas wie eine große Antikoalition der Antivirenhersteller ins Haus? Naja, das könnte durchaus passieren, denn Hersteller wie zum Beispiel F-Secure, die organisieren gerade tatsächlich so etwas wie eine ethische Diskussion in Sachen Bundestrojaner. Das ist allerdings keine Kampfansage an das Bundesinnenministerium, das war eine Bewertung, die kam diese Woche von einigen Kollegen auch auf, das ist richtig übertrieben. Es hat einfach zu tun mit der Geschäftsgrundlage der Antivirenhersteller. Das sind Geschäftsleute, die wollen Geld verdienen. Und dahinter steht dann, wenn Kunden die Schutzsoftware dieser Firmen, dieser Antivirenhersteller einsetzen, nicht sicher sein können, dass diese Schutzsoftware keine Hintertüren für Sicherheitsbehörden und Regierungen hat, dann werden diese Anwender solch eine Schutzsoftware eben nicht mehr einsetzen, sich auf solch eine Software nicht verlassen. Ja, und dann kaufen sie die natürlich auch nicht mehr, dann können die Antivirenhersteller keine Geschäfte machen. Die Hersteller von Schutzsoftware müssen also hier in die Offensive gehen, weil sie sich das Vertrauen ihrer Kunden einfach sichern müssen. Und deshalb machen sie dem Innenminister gerade zwei Dinge klar und das ist in dieser Woche passiert. Nummer eins, auf eine Zusammenarbeit mit uns in Sachen Bundestrojaner kannst du Innenminister nicht rechnen. Und Nummer zwei, wir wollen möglichst alle Arten von Schadsoftware verhindern, egal woher sie stammt. Und dahinter steckt so eine Überlegung, die hat etwa Klaus Jetter, der Deutschlandchef von F-Secure, in eine Frage zusammengefasst. Er fragt, wenn wir mit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zusammenarbeiten, wo ziehen die Hersteller dann bei der Zusammenarbeit mit Regierungen überhaupt Grenzen? Ziehen wir eine Grenze, wenn die US-amerikanische Regierung ankommt? Sagen wir bei der russischen Regierung nicht? Oder sagen wir dann erst bei der iranischen Regierung, nein, wir arbeiten nicht zusammen? Das ist eben eine offene Frage. Und um die nicht beantworten zu müssen, sagt man von vornherein, keine Zusammenarbeit in Sachen Bundestrojaner mit Regierungen generell. Ja, und Kaspersky hat hier auch nochmal nachgelegt und darauf hingewiesen, dass Schadsoftware eben einfach Schadsoftware ist. Egal, ob sie für den Bundesnachrichtendienst eine Festplatte ausspioniert oder ob diese Wirtschaftsspionage betreibt für ein Unternehmen beispielsweise aus St. Petersburg.